So, heute ist der Ton sicherlich mal etwas schlechter. Heute muss ich mal mit so einem Lavalier-Mikrofon arbeiten. Das liegt einfach daran, dass ich mir dachte, och, mach's mal nebenbei oder auch um den Podcast ein bisschen zu füllen, eine Live-Installation bzw. Backup. Also ich lasse ihn erstmal starten. Dann hört man vermutlich auch gleich ganz gut, warum ich ein anderes Mikro nehme. Wenn ich hier mit einem Großkondensator arbeite, mit einem Großmembranmikro arbeite, kriegt den Sound dann voll mit. Ja, das ist dann eher suboptimal. Ja, mal wieder zu langsam auf der Tastatur rumgedrückt. Ja. Jetzt bootet er schon. Schade, schade. Um was soll es gehen? Ein Plan. Ja. Plan ist immer was Schönes. Und ich glaube, ich erwähnte letztes Mal schon sowas. Pläne sind dafür da, dass sie möglichst schnell umgeworfen werden. Und genau das ist mir auch passiert. Ich habe gestern das Netzwerk, den zweiten Router eingebaut. Das war ein D-Link 845 Haumichblau. Und ja, das war dann doch eher deprimierend. Warum? Es lief eigentlich alles ganz gut und erstaunlicherweise, das hätte man auch ein bisschen überlegen, vorher drauf kommen können. Moment, ich muss mal eben das Passwort machen, hoffentlich habe ich das Richtige jetzt hier im Kopf, sonst weiß ich es tatsächlich nicht mehr. Nein, es ist das Richtige. Wo war ich? Ach so. Ja, Netzwerk, zweiter Router vor, den D-Link 845 und erstmal nur meinen eigenen Rechner hinter dieses Netz gesteckt, also praktisch bei der Fritzbox kommt alles an, die leitet es weiter zum D-Link-Router und der leitet dann in das private Netz. Davor hätte man jetzt sozusagen die demilitarisierte Zone und hätte dann dort eigene Server aufsetzen können. Von innen nach außen ging, ohne dass was zu tun war, eigentlich gleich relativ gut. Das heißt, mein Rechner hinter dem Router funktionierte sofort auf Schlag. Den Router habe ich mir dann angeguckt. Naja, die Einstellung kennt man, das nimmt sich bei allen Routern nicht viel. Wobei ich die Oberfläche von der Fritzbox eine Milliarde mal besser finde. Aber ja, das ist dann auch mal so ein bisschen eigene Gewohnheit. Und ja, ich nenne das immer auch gerne Stöhnen auf hohem Niveau. Auf jeden Fall, der D-Link, waren so ein, zwei Sachen, die fand ich komisch, machte mir aber erstmal keinen Kopf drum. Ja, das war auch dann gleich der erste Fehler. Ich habe dann weitergemacht, dann zickten so ein paar Sachen, also ich habe dann alles hinter den zweiten Router, hinter den D-Link-Router sozusagen gepappt, neue IPs wurden verteilt, das meiste war gar nicht so problematisch, sondern da reichte mal neu booten oder mal ausschalten, wieder anschalten, Sonos-Gerät und was es da so alles gibt. Auch WLAN musste alles rüber transferiert werden, war auch gar nicht so tragisch. Aber dann wollte das Sonos plötzlich nicht mit dem Handy. Und dann hatte ich unten in der Küche die Frau, die rief, warum geht ihr mein Sonos nicht? Und von nebenan rief, Mama, warum geht mein Homebanking nicht? Und also das nächste Mal, wenn ich das versuche, wird das im eigenen Netz, wird das sein, wenn ich alleine zu Hause bin. Weil sonst rennt dann die Zeit nach hinten dann auch weg, wenn die alle kommen. Kurz und gut, Versuch erstmal gescheitert, zweiter Versuch wird folgen. Kann aber dauern. Genau das ist die erste Planänderung. Warum ist der gescheitert? Eigentlich relativ einfach. Wahrscheinlich hätte ich sogar alles zum Laufen gekriegt, wenn ich mir noch zwei, drei Stündchen Zeit genommen hätte. Wie gesagt, das meiste war einfach eher booten oder mal runterfahren, wieder hochfahren. Aber der Router wurde mir immer unsympathischer. Es gibt so einen Teil, da zeigt er an, wer alles DHCP von ihm bekommt. Da erschienen nicht alle Rechner drin. Dann gab es einen Status, da sollen alle Rechner, die im Netz sind, angezeigt werden. Die wurden dann nicht alle angezeigt und auch erst recht nicht mit Namen. Ja, der funktionierte hinten und vorne nicht so richtig. Ich bin sowieso nicht so großer D-Link-Fan, wollte es aber nochmal eine Chance geben. Kurz und gut, ist auf dem Rückweg zu Amazon und nochmal wird es ein D-Link nicht werden. Das ist sicher. Ich schiebe das auch ein bisschen nach hinten, da muss ich, glaube ich, einfach noch ein bisschen mehr Erfahrung sammeln. Ich möchte mir ja nicht eine demilitarisierte Zone bauen, wo dann sämtliche Hacker erstmal durchlaufen. Also verschoben, aber nicht aufgehoben. Um so lange klarzukommen und meinem Blog erstmal eine vernünftige Heimat zu geben, ist er jetzt halt beim Webhoster gelandet, bei All Bindestrich inklusiv oder All Inkle heißen die, glaube ich. AllInkle.com oder .de, ich weiß es gar nicht, ich glaube .de. Wie auch immer, guter Provider offensichtlich. Ich mag das GUI. Das Webhosting war schnell hochgezogen. Ich musste mich natürlich auch erst in Podpress ähnliches, WordPress und ähnliches einarbeiten. Seht ihr selber, werdet ihr selber auf der Seite merken, dass die natürlich auch lange noch nicht fertig ist. Aber jedenfalls wesentlich einfacher und schneller, als wenn ich mir selber den Webservice ins Netz bringen will. Von daher, Zwischenschritt eingeführt, wir benutzen erstmal einen Webhoster. Ich keine Ahnung wie lange, aber bevor ich das eigene Netz umstelle, muss ich noch ein bisschen lernen. Ja, was habe ich noch zum Netz? Ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben. Wie gesagt, von innen nach außen ging es tatsächlich gleich ohne große Probleme. Das war sehr spannend. Andersrum ging es nicht, was ja auch zu erwarten war und zu hoffen war. Also das war relativ einfach gemacht. Es ging eher darum, die Geräte diesen Netzwechsel zu vollziehen. Die demilitarisierte Zone nach dieser Beschreibung von der CT, die ich da ja auch im Blog stehen habe, die war okay. Ja, was haben wir noch? Ja, wie gesagt, eine Zickerei nach der anderen, das hatte ich ja, und der Router ist Müll. Also der hat, nee, ist nicht Müll. Mir hat er jedenfalls nicht gefallen. Punkt. So. Damit ist Thema Netz erstmal durch. Wie gesagt, da wird bestimmt nochmal irgendwann kommen, aber erstmal erste Erfahrung gesammelt. Aber erstmal wichtiger, dass die Familie ihre Ruhe hat, indem sie ihre Computer benutzen kann. Meine Experimente folgen aber trotzdem irgendwann. Ja. Warum ich heute trotzdem Podcast mache, das war ja jetzt gerade nicht so viel. Ganz einfach. Ich habe ja gesagt, Linux wird für mich die erste Wahl, weil ich glaube, dass sie für meine Zwecke, was ich so vorhabe, schon das beste Betriebssystem ist. Da kann man bestimmt drüber streiten. Jetzt kommen auch die ersten Windows-Jünger, die ersten Mac-Jünger. Ja, bleibt hinterm Busch. Für mich ist jetzt aber Linux erstmal aus meiner Sicht die beste Wahl, zumindest ist bis ich es ausprobiert habe. Vielleicht ändere ich die Meinung. Ich habe jetzt einen Ubuntu-Rechner aufgesetzt. Ich habe ja das Notebook mit Ubuntu bestückt. Das erwähnte ich, glaube ich, schon mal. Und jetzt habe ich so einen 1,5 Gigabyte stecken da drin. Dual RAM. AMD Athlon 64X2 Dual Core 3800 Plus. Ja, genau. Steinalt. Trotzdem läuft das Ubuntu mit 1 Gigahertz lief es für meinen Geschmack gar nicht. Also ja, es ging an, aber also laufen ist für mich was anderes. Mit 1,5 Gigabyte Speicher sieht das schon ganz anders aus. Und da, ja, für so Testzwecke finde ich, reicht das. Jetzt möchte ich ja auch hier ein bisschen hin und her umziehen. Natürlich möchte ich auch ein bisschen Erfahrung sammeln, ganz klar. Und habe ja auf mein Notebook das aufgespielt. Jetzt möchte ich dieses Notebook eigentlich eher für Kali Linux nutzen. Ja, das ist mir transportabel, da möchte ich jetzt ein anderes Linux probieren. Und habe mir deswegen gesagt, okay, was machst du? Probierst du mal aus, ob du das jetzt transferiert kriegst, also ein Ubuntu Linux, ohne dass ich was dran geschraubt hätte, möchte ich praktisch transferieren auf diesen Desktop-Rechner. Früher konnte man Linux so kopieren auf völlig andere Hardware und das lief. Und ich bin mal gespannt, ob das heute so ein modernes Ubuntu denn jetzt auch kann. Ich dachte mir, Mensch, probierst du das mal live? Naja, live in Anführungszeichen. Live ist nun sicherlich nochmal was anderes. Aber ja, praktisch am Rechner. Das werde ich jetzt mal machen hier. Achso, Benutzername ist ja da richtig. Jetzt muss ich meinen NAS da eingeben. Erstmal gucken, ob es geht. Falls nicht, werde ich natürlich gleich mal eine Pause machen. Ich werde jetzt hier nicht jeden einzelnen Schritt unbedingt machen müssen. Warte auf eine Netzwerkverbindung. Oh, Sicherungsort ist nicht verfügbar. Also ich muss erstmal gucken, wie ich auf das NAS von diesem Rechner auskomme. Das hatte ich noch nicht versucht. ja. Wie machen wir das? Ich sag mal, Oh, Moment, vielleicht klappt das sogar schon. Ich probiere jetzt nochmal was. Über den Windows, nee, benutzerdefinierte Ort. Jetzt gebe ich da mal SMB bla ein alles. Nee, schafft er nicht. Ist auch kein Problem. Ich schalte euch jetzt mal einmal ab. Werd mal kurz gucken, wie es geht. Das werde ich gleich auch erläutern natürlich. Und dann sehen wir weiter. Und es ist echt mühsam, wenn man so lange kein Linux gemacht hat. Jeden Scheiß sich wieder erarbeiten, ist auch langsam nervig. Also, ja, doppelt spannend wird es, glaube ich, schon mal, weil ich von einem, das kann eigentlich gar nicht funktionieren. Hier sind Linux 12 drauf, dieses Long-Term Services. Und das andere waren 13.04 oder 10. Ich weiß gar nicht. Eigentlich dürfte das gar nicht funktionieren, was ich hier gerade mache. Aber ich versuche es trotzdem mal. Spannend finde ich es ja. Mal gucken, was da drauf steht. Ach, das habe ich jetzt in dem anderen Rechner. Das habe ich jetzt in dem Rechner, der aus ist. Das kann ja auch nicht mal auf die CD gucken. Ich wollte jetzt mal über die Sicherung gehen. Gehe auf Sicherung, auf Wiederherstellen. Also ganz normal über die Systemsteuerung, dieses Backup oder Sicherung, was Ubuntu da hat. Und ich möchte von einer früheren Sicherung wiederhergestellt werden. Genau, das sagt er mir da ja. So, jetzt ist die Frage, ist es auf dem NAS? Ist das jetzt eine Windows-Freigabe für ihn? Eigentlich schon. Es gibt auch noch benutzerdefinierte Orte, aber ich nehme mal die Windows-Freigabe. Da steht jetzt der Name von dem NAS drin. Da steht der Ordner drin. Ach so, der Ordner könnte unter Umständen natürlich noch falsch sein. Das Problem ist letztendlich, dass ich... Ja, da könnte noch was vorgesehen. Ich komme zwar mit diesem, ja, wie heißt der eigentlich, File oder, naja, auf jeden Fall das, was so im Windows der Explorer wäre. Damit komme ich komischerweise wunderbar bis zu meiner Sicherung. Wenn ich das aber versuche, Backslash oder Slash, das werde ich mir auch nie merken können. Wenn ich das aber versuche, jetzt über diesen Wiederherstellen-Punkt zu machen, dann sagt er immer, da fragt er mich sogar noch ein Passwort groß, kotze ich ab, das finde ich immer am geilsten daran. Da wird ein Passwort, genau, für dieses wird ein Passwort benötigt. Ja, dann gebe ich das Passwort auch ein. Das ist auch richtig, da bin ich mir sicher, denn es funktioniert ja mit diesem Explorer. Und dann kommt Einhängen des Windows-Speichers fehlgeschlagen. Das ist super. Mit diesem File Explorer oder wie immer der nur heißen mag, funktioniert das. Das ist doch ein Witz oder was? Also, das ist so typisch, was mich an Linux dann auch endlos wirklich nervt. Dass ich mich immer frage, ja, was willst du denn jetzt von mir? Also nochmal, ich gehe jetzt auf meinen, ich habe da jetzt so den Ordner, der heißt Lenovo Linux, weil da war es vorher drauf. Hier sogar mal auf Eigenschaften, ne? Und da steht dann ja auch das Verzeichnis. Ort, SMB, bla bla, NAS, Backup, bla. So. Okay, jetzt möchte ich das wiederhergestellt haben. Geht das Fensterchen auf. Ich gebe mein Ordnerchen. Ich bin zu blöd zum Abtippen. Also ich muss sagen, Podcast und das zusammen ist nicht ganz einfach. So, SMB, also nehme ich kein Windows-Freigabe, sondern benutzerdefinierten Ort. Gebe in der Adresse unten auch wunderbar SMB bla ein. Jetzt sage ich, was sind denn da hingebaut? Achso, da muss noch das Lenovo vor. Lenovo Linux. Jo, haben wir gemacht. Und jetzt sage ich, okay, vor. Jetzt überprüft er auf Sicherung. Keine Dateisicherung. Jetzt hat er ihn immerhin gefunden. Okay, also kann ich mal davon ausgehen, dass ein Backup von 13 auf 12, ja gut, wäre jetzt auch echt ein bisschen viel verlangt gewesen, dass das funktioniert. Also was tun? Rechnerchen runterfahren, Ubuntu CD rein und dann mal gucken, ob es dann was wird. Dafür braucht ihr natürlich nicht komplett dabei sein. Da melde ich mich gleich nochmal wieder. Ja, also bis jetzt fand ich Ubuntu ganz nett. Da waren einige Sachen, fand ich gut, einige Sachen Naja, da kann man drüber diskutieren. Aber es lief eigentlich relativ stabil und gut. Evernote konnte drauf und ähnliche Sachen. Also von daher, insgesamt fand ich Ubuntu okay. Das ist, ja, nee, das ist okay. Kann man einfach so stehen lassen, doch. Ja, ich, wie gesagt, dass er nun von 13 nicht auf 12 zurücksichern kann, hätte man sich denken können. Aber ein Versuch war es wenigstens wert, weil das wäre natürlich richtig cool gewesen, wenn er das auch noch gebacken bekommen hätte. Aber scheinbar war das ein bisschen viel verlangt, was ich dann aber auch okay finde. Von daher, CD rein und jetzt muss ich meine Rechner bald anfangen zu beschriften. Sonst komme ich nämlich durcheinander. Oh. Mensch. Es ist immer, wie immer so mitten im Podcast, muss dann natürlich unbedingt was kommen. Und sollte das Handy ausmachen. Habe ich aber nicht. Na gut. Ja, meine Frau sagt gerade, dass sie nicht kommt. Ist auch nicht so schlimm. Wir setzen den Rechner jetzt neu auf. Jetzt kommt da ein Ubuntu 13 rauf. Ja klar, ein 13er. Und zwar das, was auf dem Notebook auch ist. Und versuchen dann mal über die Wiederherstellung praktisch das Notebook auf diesen Desktop zu bringen. Die Installation selber geht bis jetzt relativ zügig vonstatten. Er liest jetzt, rödelt da natürlich auf der DVD rum, macht und tut. Jetzt kommt iBus Update. Superspace is now default Hotkey. Was ist denn das? Das hatte ich letztes Mal nicht gelesen. Try Ubuntu 9. Wir wollen schon Deutsch. Wir wollen installen. Bis hier, also die Installation von Ubuntu gefällt mir sehr gut. Meiner Meinung nach absolut auch für Anwender geeignet. Es geht weiter. Wer es noch nicht kennt, Aktualisierung während der Installation runterladen. Jo, machen wir. Nee, machen wir nicht, weil ich ja eh. Ja. Nee, mach mal ruhig. Software von Drittanbietern, jo, mach mal auch. Also zwei Klicks muss ich exakt machen. Ja, das ist alles, was ich bis jetzt eingeben muss. Ich weiß gar nicht beim letzten Mal. Deswegen nehme ich es jetzt direkt mal auf. Für die, die Ubuntu noch gar nicht kennen. Man kriegt mitgeteilt, dass man mindestens 5,9 GB freien Festplattenspeicher braucht, mit dem Internet verbunden ist. Und dann kann man sich aussuchen, ob die Aktualisierungen während der Installation heruntergeladen werden sollen und ob Software von Drittanbietern installiert werden soll. Ich habe beides mal angehakt. Mit einer 50er DSL-Leitung ist das jetzt ja nicht so tragisch. Da kann er ruhig ein bisschen was runterladen. Ganz schnell geht es jetzt natürlich nicht. Wie gesagt, 1,5 GB Speicher, uralter Athlon 64x2 Prozessor. Alles jetzt mit Sicherheit nicht die Hardware, die das Herz höher schlagen lässt. Für Mama hat es 5 Jahre gereicht. Und ich glaube, wenn Windows XP nicht ausgelaufen wäre, dann wird sie heute noch damit arbeiten. Da war sogar noch 1 GB drin. Das muss man Windows tatsächlich mal lassen. Da lief ein XP halt, ein ganz einfaches XP mit Star Money, ist das Star Money von der Sparkasse drauf. Einfache kleine Festplatte, mit dem Prozessor, dieser Speicherausstattung, wie gesagt, nur 1 GB sogar. Und das lief für ihre Verhältnisse vollkommen ausreichend. Das heißt, das Ding lässt man booten, meldet sich an, geht dann nochmal einen Kaffee trinken. Wenn man dann wiederkommt, läuft der Rechner relativ flott voran. Das konnte ich von Ubuntu nicht behaupten in der gleichen Hardware. Als ich das hier drauf gepappt hatte, mit 1 GB noch, konnte ich nach der Anmeldung Kaffee trinken gehen und den danach auch weiter trinken, weil so richtig voran ging es nicht. Also das muss ich auch mal klar sagen. Okay, er installiert sich jetzt. Das dauert bei der Hardware. Ich melde mich beim nächsten Zwischenschritt. So, nächster Schritt kommt. Ich möchte Ubuntu 13 neben. Nein, möchte ich nicht. Ich möchte das Bestehende auf die Version aktualisieren. Was man ja bei Windows nie machen soll. Oder ich sage, ich möchte das alte löschen und neu installieren. Das kann ich auch. Ja, was möchte ich denn? daneben nicht, das ist ja Quatsch. Obwohl, ja, warum eigentlich nicht? Dann hat man einen Bootmanager, muss jedes Mal starten. Da ist ja alles Tinnef. Ich sag mal, Linux soll sich ja auch bewähren. Also Ubuntu auf die Version Ubuntu 13.10 aktualisieren. Jetzt installieren. Da bin ich ja mal gespannt. Das ist ja was unter Windows auch oft doch noch gemacht wird, was aber nie richtig funktioniert. Wobei jetzt finde ich wieder, jetzt muss ich angeben, wo ich bin, welche Tastatursprache. Da frage ich mich natürlich schon, wenn ich das update, und jetzt muss ich auch noch Namen und Namen ihres Rechners eingeben. Was soll das denn jetzt? Das ist doch alles da. Also das finde ich jetzt ein bisschen... Okay, ich nenne mal Ubuntu 1. Meinen Namen, wählen Sie einen Benutzernamen, habe ich, Passwort, aber das finde ich jetzt ein bisschen komisch. Wenn er updatet, warum übernimmt er das denn nicht einfach? Ich meine, das finde ich jetzt ein bisschen seltsam. Aber ich gebe mal alles ein, Passwort abfragen, ja, natürlich Passwort abfragen, weiter. Schwaches Passwort, ja, für mich reicht's. Ich will keine E-Mail-Adresse. Ich bin neu, überspringen hier, was mach später einloggen da. Er will einen mal auf Ubuntu One bringen. Ich habe so viel Internet, Dropbox und Google Drive und Windows Drive und ja, Lexmörder, ich brauche nicht noch mehr. So, später einloggen. Und er fängt mit der Installation an. Geben Sie eine E-Mail. Ich will das nicht. Achso, jetzt ist er auf den Hauptbildschirm gesprungen. Willkommen zu Ubuntu 13.10. Dateien werden kopiert. Das heißt, jetzt lassen wir ihn mal laufen. Also ich verstehe immer noch nicht, warum ich Name und Ort und so nochmal neu eingeben muss. Das fand ich nicht so perfekt gelöst. Aber ist jetzt auch stöhnend auf hohem Niveau. Ich melde mich mal, wenn es weitergeht. Tja, jetzt halb Radio Tux schon durchgehört. Also Radio Tux würde ich sowieso jedem Linux-Fan empfehlen können. Die sind echt gut und spannend, also für mich zumindest. Das Ubuntu läuft immer noch und er ist jetzt bei vorinstallierte Pakete werden wiederhergestellt. Ich muss sagen, das dauert ewig. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich jetzt hier schon sitze, aber bestimmt eine halbe Stunde und der rödelt und rödelt und rödelt. Das Ganze ist dafür aber auch super einfach. Also letztendlich, ich mag es gar nicht sagen, aber das nähert sich auch tatsächlich Windows an. Ne? Man braucht kaum noch was klicken. Er findet die Hardware komplett selber. Es ist wirklich super einfach. Also die Installation wird tatsächlich meine Mama fast noch hinkriegen. Dafür ist er aber auch schon nicht mehr mit ganz alter Hardware glücklich. So wie früher, wo man sagte, du hast noch alte Hardware, dann hau doch zur Not Linux rauf. Das gibt's immer noch, glaube ich, aber nicht mal mit Ubuntu. Also das ist dann die falsche Wahl, glaube ich. Was er sich auch leider von Windows abgeguckt hat, sind so Fortschrittsbalken. Erst laufen sie gar nicht los, dann rasen sie über den Bildschirm, bleiben etwa 5 cm vor Schluss stehen und da stehen sie jetzt seit 10 Minuten. Liebe Entwickler aller Betriebssysteme, dann verzichtet bitte auf diesen blöden Balken da unten und macht nur eine Sanduhr an. Das ist einfach nur nervig. Jetzt weiß ich auch nicht genau. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob sie sich jetzt aufgehängt hat. Also das Sandöhrchen bzw. das Rädchen dreht sich. Aber wie lange braucht er denn, um die Pakete wiederherzustellen? Aber ab und zu rödelt die Platte noch. Also schalte ich euch mal wieder einen Moment weg. Ich musste nur Dampf ablassen und höre mir Radio Tux weiter an, bis er mich hier wieder was fragt. Bis dann. Tja, er nähert sich Windows mehr an, als mir lieb ist. Ist ein Fehler beim Wiederherstellen aufgetreten. Die Installation wird fortgesetzt. Sie werden jedoch einige Anwendungen manuell nachinstallieren müssen, nachdem der Rechner neu gestartet wurde. Ja. Was soll ich sagen? Ich habe den Rechner kaum benutzt. Ich habe wirklich nur das 12er installiert und jetzt das 13er drüber installiert. Und ja, enttäuscht ist ein zu großes Wort. Aber so richtig überzeugt hat mich das jetzt auch wirklich nicht. Na gut, jetzt booten wir mal neu. Installation abgeschlossen, neu booten. Ja, Es dauert und dauert. Also wir sind ja auf der Arbeit ein reines Microsoft-Haus. Allerdings sind wir auch kein Softwarehaus oder ähnliches, sondern ein Labor für Lebensmittelchemie. Und der Konzern hat sich halt irgendwann entschieden, okay, wir kaufen alles bei Microsoft. Da gibt es natürlich dann auch andere Preise als normal. So, jetzt ist er eigentlich schon der Bildschirm schwarz. Aber glaubt man nicht, dass ich CD da rauskriege. Ja, und deswegen kann ich schon eine Menge über Windows fluchen, das ist gar keine Frage. Und ich persönlich habe auch immer noch eher den Hang, auch freies Betriebssystem zu unterstützen. Alles gar keine Frage. Aber ich bin ein bisschen erschrocken, ja, wie langsam und zickig das an manchen Stellen ist. Vielleicht ist das auch einfach nur klar, sind jetzt 10 Jahre dazwischen. Aber das auf dem Rechner, auf dem Windows XP halt noch relativ gut lief, sich das Ubuntu doch ein bisschen schwer, er bootet jetzt. Also allein das, wie lange das dauert. Also da ist mein Windows 8 oben. Ja gut, das kann man jetzt auch nicht vergleichen. Das läuft auf größerer Hardware. Aber ja, das ist schon alles so ein bisschen langsam. Und ich weiß auch gar nicht, ja, ich weiß auch gar nicht, ob er jetzt bootet. Das scheint mir jetzt irgendwie stehen geblieben zu sein. Also ich schalte ich mal weg und warte mal, bis irgendwann hoffentlich noch irgendwas passiert. So, ich musste ihn also tatsächlich über den Powerknopf 4 Sekunden gedrückt halten, abschießen, weil sich komplett aufgehängt hatte beim Neubooten. Das sind natürlich jetzt nur Anfangserfahrungen, also bitte jetzt nicht falsch verstehen. Aber Ubuntu ist für mich eine komplette Enttäuschung. Also ich sehe den Vorteil gegenüber Windows nicht, wenn das derart höppelig, instabil, Update geht nicht richtig, läuft. Wo ist dann bitteschön der Vorteil zu irgendeinem Windows? So, ich würde mich mal anmelden. Ich weiß, da werden jetzt einige wieder ganz böse sein, aber sorry, es ist einfach eine subjektive Sicht. Es ist ja kein objektives Urteil, was ich hier fällen möchte. Sondern ich habe es jetzt einfach so subjektiv erlebt. Das war nicht doll. Jetzt erscheint da oben wieder diese iBus oder iBus-Aktivierung. Super, irgendwas. Ich weiß gar nicht, was der von mir will. Also das sind so Sachen, wo ich dann denke, Mensch, jetzt habt ihr das so schön hingekriegt. Ja, ein Betriebssystem, das sich relativ gut hochfährt und alles. Und warum macht ihr es denn mit sowas wieder kaputt? So, jetzt habe ich mich angemeldet mit Passwort. Er hat auch gestartet, hat das mit dem iBus angezeigt und macht jetzt exakt gar nichts mehr. Ja. Nö, bewegt sich nichts mehr. Also, keine Ahnung, was er jetzt wieder für ein Problem hat. Aber so langsam habe ich das Gefühl, dass ich bald keinen Rechner mit Ubuntu mehr haben werde. Nö. Tatsächlich, Bildschirm schwarz. Also ich hatte den roten Anmeldebildschirm, habe mich angemeldet. Tja. Und jetzt ist er mit schwarzem Bildschirm stehen geblieben, ne? Ja. Ja. Numlock-Taste, also die reagiert auch nicht mehr auf Tastatur. Ja. Ja, dann kann ich Ubuntu-Installation auf dem Desktop, oder zwar auf wirklich 0815 Desktop, auf jeden Fall das Update sorgt dafür, dass nicht weder das alte noch das ist. Funktioniert jetzt exakt gar nicht mehr. Jetzt muss ich 13 komplett neu installieren. Was ein Schrott. Sorry, aber das muss man auch mal deutlich sagen dürfen. So, ich melde mich wieder, wenn ein 13 da drauf ist. So, jetzt nächster Versuch. Jetzt haben wir die Live-CD erstmal gestartet. Haben ihm gesagt, okay, ich möchte jetzt restauren. Die üblichen Angaben gemacht und jetzt läuft das Fenster Checking for Backups, also wohlgemerkt, er geht jetzt von dem Rechner aufs NAS, um zu gucken, ob da ein Backup ist, und das läuft jetzt seit 2-3 Minuten bestimmt vor sich hin. Also ja, ist praktisch oben der Balken, der geht immer von links nach rechts und rechts nach links. Und oben drüber steht weiterhin Checking for Backups. Also eigentlich müsste er jetzt das Backup finden. Und ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass ich dieses Backup dann auf diesen Rechner praktisch mal zurückspielen kann. Er hat nicht das Gefühl, dass er weiterkommt. Ich sag mal Bescheid, was daraus geworden ist. Oh, Restore From. Nein, jetzt hat er was gefunden. Ja, er hat sogar ein Datum angezeigt. Es gibt auch nur das eine zur Auswahl, richtig. Es gibt ja auch nur ein Backup. Restore Files to Original Lost Locations. Ja, das möchte ich. Restore, Original Location, Restore. Na, da darf man jetzt ja mal gespannt sein. Da kann man die Details aufklicken. Also nochmal, das Vorgehen ganz normal. Booten über die CD und anstatt Install einfach auf 3 gehen. Dann geht er ja in die CD-Version. Da wählt man dann Deutsch aus. Dann ist der ganze Desktop in Englisch. Da fällt mir auch nichts so ein. Aber immerhin ist die Tastatur dann auf Deutsch. Und das ist auch das Wichtigste. Bisschen Englisch, glaube ich, wird jeder Linux-Interessierte doch schon können. Dann auf Systemsteuerung, Backup, dann möchte ich das restoren, da kommt oben praktisch der Name vom NAS rein, darunter der gesamte Laufwerkpfad, warum man jetzt, wenn man oben den Namen schon eingegeben hat, da nicht sich durchklicken kann, wie im Explorer, ich weiß es nicht, man muss ihn halt wissen, man gibt ihn komplett ein, unten kommt dann Name rein, Passwort, dann verbindet er sich, das dauert wirklich sehr lange. Dann kann man aber wirklich aussuchen. Das hat also alles funktioniert. Er ist jetzt bei Restoring. Jetzt steht da Preparing. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass er gerade die Festplatte platt macht, was ja auch richtig wäre. Und dass er es dann zurückspielt. Und dann bin ich tatsächlich mal gespannt, was passiert. Also, dass er vorher nach dem Update schon nicht bootete, bringt mich jetzt nicht in der Hoffnung weiter, dass er gleich booten wird, wenn ich ihm ein Notebook-Backup auf ein Desktop-Teil restore. Zumal das Notebook ein Intel-Prozessor ist, hier ein AMD-Prozessor drin steckt. Also ist ein harter Test für jedes Betriebssystem. Bei Windows geht es definitiv nicht, obwohl es angeblich von Acronis so ein Tool gibt, mit dem es gehen soll. Habe ich probiert, vergesst es. Funktioniert nicht wirklich. Linux hat es früher, ich habe ja mal einen Server betrieben, ich weiß gar nicht, es war glaube ich SUSE damals, der konnte damit umgehen, den habe ich wirklich 1:1 auf einen völlig anderen Rechner kopiert und der lief auf den Schlag, das hat mich damals echt tief beeindruckt. Er ist jetzt hier restoring, jetzt haut er hier diverse Dateien schon auf die Platte, also gehe ich mal davon aus, dass es vielleicht funktionieren wird. Der Balken, der Fortschrittsbalken, ich würde den eigentlich eher Verarschungsbalken nennen wollen, ist bei 0%, ein paar Dateien hat er aber schon. Die Späße kennen wir schon, ich lasse ihn jetzt mal durchlaufen und berichte dann, was daraus wird. Ja, was soll ich sagen, er ist jetzt ganz allein gelaufen, hat er restored und gemacht und getan und hat mir jetzt am Ende gemeldet, Read-Only File System CD-ROM. Ah, jetzt hat er also tatsächlich. Oh, er hat also versucht. Oh Mann, wie dämlich ist das eigentlich? Also er hat versucht von der CD, aber er hat doch die Festplatte an. Nee, er hat offensichtlich tatsächlich versucht, aufs CD-ROM zu installieren, habe ich so das leise Gefühl. Also er hat nicht gemerkt, dass er in der Live-Version läuft und mir was zurückrestoren soll. Oh. Er hat, ich sag's mal echt ganz einfach, er hat das, was Windows kann, nicht gekonnt. Langsam wird mir Windows immer sympathischer wieder. Ja. Ja, kann man nicht anders sagen. Hat sich irgendwie verabschiedet. Jetzt, also man muss es, also der Versuch von 12.10 auf 13.10, nee, 12.04 ist das, glaube ich, genau, auf 13.1.0 abzudaten, hat, ja, muss ich so sagen, hat als einzigen Erfolg jetzt gehabt, dass ich ein zerlegtes System habe. Ja, ich würde es gerne was anderes erzählen, aber es ist so. Er bootet nicht mehr. Doch, er bootet, ich kann mich aber an, dann, wenn ich mich anmelde, passiert nie wieder irgendwas. Jetzt setze ich ihn also tatsächlich komplett neu auf. Und das ist was, wo ich jetzt echt mit dem Kopf schüttel. Das enttäuscht mich völlig. Ich habe das Gefühl, Ubuntu sollte einen Hauch weniger versuchen, seine Anwender glücklich zu machen. Und einen Tick mehr versuchen, wieder die Linux-Stärken in meinen Augen zu zeigen. Also Stabilität, sowas in der Art. Also hat mich wirklich nicht überzeugt, die Installation. Ganz im Gegenteil, hat mich eher erschreckt. Was jetzt kommt, ist der letzte Versuch. Jetzt werde ich also tatsächlich Ubuntu komplett neu installieren und dann versuchen, oh Gott, jetzt fängt das Notebook auch noch an zu spacken. Naja. Und dann versuchen, die das Restore nochmal zu lassen. Also letztendlich kann ich es auch neu aufsetzen. So viel hatte ich auf dem anderen Rechner noch gemacht. Aber ja, den Versuch werde ich mir jetzt nochmal gönnen, das neu zu installieren und von da aus zu restoren. Und dann werde ich Bescheid sagen, was ist. Ich hoffe, was mich auch interessiert, ist das so in Ordnung? Soll ich einen anderen Stil vielleicht auch machen? Die Infos werden sich ja nicht ändern. Oh Gott, ich hasse dieses Notebook. Wird sich ja nicht ändern, aber das war dann halt eine Live-Berichterstattung. Oder ist das zu nervig, weil zu viel verschieden ist? Ich kann schlecht beurteilen. Sag Bescheid und kommentiert. Ja, während Ubuntu da vor sich hin installiert, machen wir einen kleinen Zwischensprung zu Kali Linux, was, ich glaube, die CT hat es empfohlen, das beste Linux sein soll für das, was ich vorhabe, IT-Security und Forensik. Er bietet an, live zu booten in drei verschiedenen Varianten. Forensik, normal oder irgendwas war da noch. Dann ein grafisches Install, normales Install und Sprachsynthesis. Gut, was das ist, ist mir nicht vollkommen klar. Ich habe jetzt einfach mal normal Install ausgewählt. Grafik muss ich nicht unbedingt haben. Jetzt bietet er mir diverseste Sprachen an, auch Arabisch mit Zeichen, auch in Arabisch, hübsch gemacht. Ich wähle mal German. Auch mal vernünftig vorbelegt, also es ist schon lach auf German drauf. Jetzt die Zeitzone, ja, das ist Deutschland, Land oder Gebiet, genau, Deutschland. Wählen Sie Layout der Tastatur, Deutsch, auch schon so vorgelegt, also das gefällt mir schon mal immer gut. Ausführung der Hardwareerkennung, bitte warten. Um CD-ROM-Laufwerk zu finden, das muss er doch kennen, von da kommt er doch. Egal. Blauer Bildschirm, da kriegt man natürlich ein bisschen als Windows-User einen Schreck. Zusätzliche Komponenten laden. Geht flott voran, während im Hintergrund ein wirklich schwerfälliges Ubuntu vor sich hin rödelt. Also natürlich ist das Notebook besser ausgestattet mit 4 GB, das ist keine Frage. Hat aber auch nur einen 2020 Prozessor oder sowas. Also nichts, was einen jetzt wirklich umhauen würde. Keine Ethernet-Karte ist falsch. Er hat irgendeine Ethernet-Karte. Und ich weiß aber nicht, welche. Es wurde keine Ethernet-Karte gefunden. Huhu. Jetzt wird schwierig. Was weiß ich, was in diesem Notebook für eine Ethernet-Karte ist? Das ist jetzt die Frage, was man da wohl nehmen wird, ne? Wie kriegt man das jetzt raus? Also das sind so die Leiden dann. Na gut, aber wenn man jetzt natürlich sich Kali Linux installiert, kann vielleicht auch erwartet werden, dass man ein bisschen mehr Ahnung hat, keine Ahnung. Und jetzt sagt er, ja, keine der obigen, das ist ja alles schlecht. Jetzt will ich mal wieder kurz abschalten und mal im Internet suchen, ob ich zu diesem Notebook, das ist ja immer so eine Sache, zu so einem Notebook herauszufinden, ja, was das für eine, obwohl, das können wir eben live machen, Lenovo G580 heißt das gute Gerät, Netzwerkkarte, los. Er sucht, er sucht, er sucht. Du einfach ein Software. Notebook. Notebook. Ja. Das ist alles sehr schön. Ach, da gibt es auch noch zig verschiedene von. Ei. Ich glaube, ich habe so ein 2170 oder irgendwas. Ei. Und da gibt es unglaublich viele von, ey. Da wird mir ja schlecht bei. Atheros, ist Atheros auch, war das nicht auch eine Netzwerkkarte? Gucken wir nochmal, wenn wir Atheros finden, nehmen wir die, hoffen, dass das die ist. Ich habe tatsächlich keine Ahnung. Atheros sagt mir, ATH gibt's, ne? Ist das schon Atheros? Wenn ich das mal wüsste. Nö, ich nehme keine von den obigen und guck mal, was er mir denn sagt. Keines der obigen. Treiber ist nicht verfügbar. Fehlende Treiber wechselt. Nein, ich habe keine Treiber. Es wurde keine Ethernet-Karte. Ihr Computer wurde keine. Ja, dann macht trotzdem weiter. Oh. Ja, ach so, das kann er nicht, oder was? Nee, er will unbedingt eine Netzwerkkarte haben. Ich habe aber keine, verdammte Hacke. Probiere ich mal ATH. Was? Es wurde keine. Wählen Sie einen Treiber, habe ich doch gewählt jetzt. Nächste Option. Leertaste auswählen, Enter, Knöpfe aktivieren. Auswählen ist Enter. Nee, Leertaste oder was? Das ist nicht. Nee, Leer, Enter. Und dann springt er da wieder hin. Hui, was mache ich denn jetzt? Zurück. Ah, jetzt gehe ich zurück und dann gehe ich ins Debian Installer Hauptmenü. Okay. Ich habe kein Netzwerk-Hardware. Aha. Gut, dass ich das jetzt feststelle. Kann ich dieses Notebook wenigstens noch entsorgen. Netzwerk-Hardware erkennen. Ja, hat er ja nicht. Netzwerk einrichten. Ja, wie denn ohne Netzwerk-Hardware? Ausführung der Hardware-Erkennung macht er dann. Ja, da geht er wieder auf ATH. Tja, das ist ja übel. Das heißt, ich kann dieses Notebook gar nicht für Kali Linux benutzen. Ja, das hasse ich so an Linux, dass er einfach zu viele Rechner gibt, auf denen der Mist nicht läuft. Ne? Und dann, auch wenn ich eine Netzwerkkarte aussuche, ne, ich drücke dann Enter und dann springt er einmal an und dann erkennt er sie wahrscheinlich nicht. Ne, klar, wie soll er auch? Und dann fliegt er ab. Also er geht nicht weiter dann. Ja, also ich bin unheimlich überzeugt von Linux. Also weiß ich nicht. Na gut, vielleicht gibt es heute auch mehr verschiedene, das kann ich nicht beurteilen. Aber ich kriege es schlicht tatsächlich nicht zum Laufen, so wie es aussieht. Ich wüsste jedenfalls nicht, was ich jetzt machen soll. Also er bietet mir auch keine Ausweichmöglichkeit an, irgendwie darum rumzukommen. Überhaupt nichts. Kein Dobing. Nee, ich habe keine Treiber. Habe ich nicht. Kann ich die trotzdem weitermachen? Ohne Netzwerk oder was? Ja, aber das macht keinen Sinn so richtig, ne? Was ein Scheiß, ey. Festplatte erkennen, Festplatte partitionieren. Nee, das System installieren. Kennen von Festplatten. Laden von Partment. Ja, das sieht echt, echt bitter aus. Also, ich bin erschrocken. Ich melde mich, wenn ich weitere Infos habe. Ja, Ubuntu installiert sich immer noch die Füße wund und Kali Linux hat mich gefragt, ob ich jetzt einen Netzwerkspiegel benutzen möchte. Das war mir etwas unklar. Das las ich, als wenn er dann ins Netz gehen will und dort, ja, statt von der CD das aus dem Netz holen will. Da ich aber kein Netzwerk habe, habe ich mal gesagt, oh nö, mach mal nicht. Ja, und jetzt steht er hier vor mir mit dem blauen Bildschirm. Er meldet nichts mehr. Es hört sich an, als wenn die Festplatte läuft. Ich bin nicht ganz sicher. Also er hat da eine ganze Menge raufkopiert. Ja, was soll ich sagen? Ja, diese Linux-Experimente sind schon ein Stück weit spannend. Ich habe also einen Desktop, auf dem ich das Ubuntu bisher nicht zum Laufen bekomme. Vielleicht jetzt mit einer ganz kompletten Neuinstallation. Ich bin gespannt. Ich habe ein Notebook, auf dem ich jetzt das Kali Linux installiert habe. Das... Oh, jetzt holt er irgendwelche Dateien dann doch noch plötzlich. Ich dachte, das wäre auch gerade verstorben. Ist jetzt aber auch echt alles andere. Es steht Installieren des Group Bootloaders, 0%. Und da bleibt er auch bei stehen. Das ist alles andere als in irgendeiner Form benutzerfreundlich. Das ist, sorry, aber das ist einfach, da kriegt auch jeder Nicht-ITler die Krätze, wenn er da drauf guckt. Gut, also soll er den Boot, was will er, den Bootloader, den Masterboot? Ja, mach doch, was weiß ich denn? Ich will den, mir ist das egal, ich will hier einfach nur dieses Kali Linux drauf haben. Erklärt er auch so ein bisschen, was das ist, aber das ist auch wieder so völlig technisch. Aber gut, bei Kali Linux will ich sagen, vielleicht, es ist halt, ja, obwohl der Stand sucht das aus für Anfänger vorhin. Ach, ich weiß auch nicht. Also die Linux-Welt versteht, glaube ich, unter Anfängern was anderes als ich. Ja. Aber er ist jetzt immerhin beim Abschließen der Installation, wobei ich die Befürchtung habe, dass ich danach kein Netzwerk habe. Was für ein Rechner, der für Security und Ähnliches benutzt werden soll, natürlich ein schlechter Scherz ist. So, jetzt soll ich den Rechner neu starten. Das mache ich doch gerne. Also das ist jetzt der Kali Linux, das Kali Linux Notebook. Ja, jetzt. Ich soll die CD rausnehmen und neu starten. Jo, habe ich gemacht. Sorgt jetzt dafür, dass aber 61% steht und nichts tut. Ausführung von Remove Live Packages. Ja. Gut. Das ist schön. Ich muss immer jetzt mein Ohr ans Notebook legen. Dann höre ich ganz leises Gekriddel. Das heißt, die Festplatte läuft. Das heißt, ich gehe davon aus, dass er gleich neu bootet. Das muss man natürlich dem Anwender aber auch nicht mitteilen. Man kann natürlich gut bei 61% stehen bleiben und gar nichts tun. Auch wenn das jetzt schon wieder fast Minuten dauert. Ja, ich melde mich dann mal, wenn irgendeiner von meinen Rechnern wieder weitermacht. Ja, hat dann tatsächlich noch ein paar geraume Zeit gedauert und jetzt bootet das Kali Linux. Zig Warnungen sind auf dem Display. So schnell kann man auch gar nicht mitgucken, warum er, vor was er da warnt. Wenn das Rechnerchen bootet, sagt er auch, dass er eine Atheros Netzwerkkarte hat. Das weiß der Rechner. Das hatte Ubuntu, wusste das auch. Kali Linux weiß es nicht. Tja. Andere? Benutzername, ja. Da ist ja, denn der ist ja jetzt, was ist denn der? Ich nenne mich mal J.O.E. Mein typischer Name. Passwort gebe ich ihm auch, kann er eigentlich gar nicht kennen. Fehler bei der Authentifizierung. Ah, wunderbar. Vermutlich werde ich mich als Root anmelden müssen. Ja, fragt sich nur das Passwort. Fehler bei der Authentifizierung. Ja, dann leck mich doch am Arsch. Nichts sagt er mir. Weder als was ich mich da anmelden soll, noch irgendetwas. Ohne Passwort. Fehler bei der Authentifizierung. Was wurde der Benutzer? Ja, wen soll ich denn nehmen? Oh, ey, sorry, aber jetzt habe ich die Fresse auch langsam echt dicke. Benutzername. Ja, welchen denn? Root oder was? Tante Root? Nicht Tante Root. Root? Auch nicht. Fehler bei ein andere Benutzererkennung wählen. Welche? Schwanzlurch. Ja, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass mir Linux jetzt schon, ich habe noch einen im Köcher, das ist noch Knoppix, meine letzte Hoffnung, weil diese beiden Linuxe hier, die machen mich jetzt langsam echt madig. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich irgendwo auf der Seite von Kali Linux vielleicht dann mal ein Standardpasswort oder sowas finde. Boah, wie absurd wird das eigentlich noch. Bis dann. Und jetzt, ich gestehe es ernsthaft, kommt der Moment, wo ich denke, hat keinen Sinn. Wir können eigentlich nur aufhören. Das Standardpasswort war zu finden. Wenn ich es eingebe, kommt Fehler bei der Authentifizierung. Ja, was soll ich da machen, ne? Ja, kann ich gucken. Kann ich mich nicht anmelden. Ich, also ehrlich, ich weiß es nicht. Root. Und das Standardpasswort. Und Fehler bei der Authentifizierung. Tor mit Doppel-O, das steht da extra auf der Seite. Macht er dann aber nicht. Tja, und was soll man dann machen? Man schaltet es einfach aus. Gut, das Notebook ist Gott sei Dank noch keine 2 Wochen alt. Das kann ich zurückschicken an Amazon. Ja, und ganz ehrlich, Linux ist bei mir jetzt auf einem ziemlich sicheren Weg in die Tonne. Und zwar komplett. Also Knoppix werde ich sicherlich nochmal testen. Ansonsten sehe ich da keinen Sinn in diesem Betriebssystem. Ich habe jetzt alles gegeben. Ich würde es wirklich gerne benutzen, aber es funktioniert ja in keinster Fassung hier. Ich bin also wirklich echt schockiert. weiß ich nicht, gibt es noch so eine Art Grund-Linux, das ich noch nicht kenne oder was, aber wie gesagt, Ubuntu zickt hier ohne Ende. Kali Linux, ja, Netzwerkkarten mit so einem Scheiß gibt er sich gar nicht erst ab. Ja, weiß ich auch nicht. Ist ja schön alles, Security und Forensik, aber ich bräuchte ja nichts anderes erstmal als so eine Art Betriebssystem. Ach, jetzt hat sich das Linux wieder verabschiedet. Was hat der wieder? Panic, Kernel Panic. Ah, ja. Okay, also der Rechner, auf dem ich jetzt das Linux komplett neu installiert habe, der hat jetzt eine Kernel Panic. Warum teilt er mir jetzt nicht mit? Also ihr seht selber, ich würde ja auch gerne sagen, ich bin einfach zu doof, aber so viel konnte ich nicht verkehrt machen. Ich habe jetzt ganz nackig Ubuntu aufgesetzt und der verabschiedet sich schlicht und ergreifend. Also dann habe ich ganz nackig einen Kali Linux aufgesetzt, der kommt gar nicht erst ans Laufen. Bleibt jetzt nicht mehr so viel an Linux, was ich jetzt noch nutzen könnte. Ich finde es langsam ziemlich lächerlich. Also ganz komisch, was soll ich denn machen? Ja, muss ich echt mal drüber nachdenken. Im Moment bin ich jetzt echt nicht mehr so richtig in der Laune, mich noch weiter mit Linux, also im Moment ist das für mich einfach Zeitverschwendung, kein Betriebssystem. Weder Ubuntu noch Kali Linux. Wie gesagt, Knoppix, glaube ich, werde ich nochmal ausprobieren. Das muss es dann aber auch langsam rausreißen, weil sonst weiß ich auch nicht, keine Lust mehr. Das ist ja absurd und albern. Ja, es tut mir leid, dass ich euch jetzt, und dann werden bestimmt noch viele Linux-Fans zuhören, oh mein Gott, es tut mir auch leid, aber ja, ich kann euch nichts anderes sagen. Es funktionierte nichts, gar nichts und wieder nichts. Ihr wart sozusagen live dabei. Und ich habe, ja, die Rechner-Hardware, so schlecht ist sie nun auch wieder nicht. Ich habe auch nichts groß falsch machen können, selbst wenn ich gewollt hätte. Ja, und es hat nichts funktioniert. Jetzt scheint er nach dem Neuaufsetzen zwar nochmal neu gebootet zu haben. Ist mir jetzt aber übertrieben zu sagen, dass mich das wirklich glücklich macht. So, jetzt hat es nochmal ein paar Erkenntnisse gegeben. Also das Kali Linux kann man, also er hat immer noch nicht meine Netzwerkkarte gefunden. Wir wollen ihn ja nicht überfordern an WLAN, wo wir es gar nicht denken. Da befürchte ich noch, dass er das viel weniger erkennt. Aber ich muss es jetzt komplett neu installieren. Und zwar, wenn man dann keine Netzwerkkarte gefunden hat und geht dann auf zurück und dann kann man sagen, installieren des Systems. Wenn man das dann tut, dann kann man sich offensichtlich nicht anmelden. Weder mit Root ohne Passwort, noch mit Root sonst irgendwas, noch mit Root ich weiß nicht wie. Sondern es gibt einen Menüpunkt Benutzer verwalten und anlegen und da muss man erst reingehen und das Kennwort für den Root angeben. Also sorry, aber wie hohl ist denn das, die Installation, also Installieren des Systems zuzulassen, ohne dass dieser Benutzer angelegt ist? Ich dachte eigentlich, dass Root mit dem, wie es ja auch bekannt ist, da auf der Seite bekannt gegeben wird, Root und Tor wäre der Standardzugang. Ja, also das Ding ist also absolut null benutzerfreundlich. Aber wie gesagt, das ist bei Kali Linux, da will ich jetzt auch nicht, also nicht falsch verstehen. Es geht mir gar nicht darum, hier irgendwas zu bashen, sondern nur klar zu sagen, also das ist für einen Einsteiger, selbst für einen, der es schon wie ich früher mal gemacht hat, echt nicht einfach. Ich bin auch noch nicht überzeugt davon, dass ich überhaupt ans Laufen kriege. Was nützt mir denn das ganze Ding, wenn ich nachher kein Netzwerk habe? Also das wird dann auch ziemlich sinnlos. Dann habe ich das Ubuntu nochmal angeschmissen. Da lasse ich jetzt gerade die Datenwiederherstellung laufen. Sprich, das Restore, das ich auf einem Notebook gemacht habe, läuft jetzt auf dem Desktop. Das wird noch eine ganze Weile dauern. Das sind aber auch 7 GB und der Rechner ist langsam. Das ist vollkommen okay. Da bin ich mal gespannt, was er nach dem Restore macht. Aber wenn ich jetzt schon sehe, dass auf dem Desktop oben Evernote erscheint, was ich installiert hatte, dann scheint mir das einen sehr, sehr guten Eindruck zu machen. Das heißt, immerhin haben wir heute mal Ubuntu-Installation in verschiedensten Varianten versucht und dabei auch mal schon durchaus, finde ich, ein paar negative Seiten kennengelernt, aber auch positive. Wie gesagt, wenige Klicks und es ist drauf, wenn man es ganz neu installiert. Ein Update auf 12.10 auf 12.4 auf 13.10. Das hat mich wenig bis gar nicht überzeugt, weil er danach gar nicht mehr wollte. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Das, nee, das weiß ich nicht, woran das gelegen haben könnte. Aber auf jeden Fall, wenn man dieses 13-10, das ist jetzt direkt drauf gespielt. Das Restore sieht auch sehr, sehr gut aus bis jetzt. Kann natürlich sein, dass er am Ende nicht mehr bootet, wenn er restored hat. Das weiß ich noch nicht. Aber das macht insgesamt jetzt zumindest so einen Eindruck, als wenn es geht. Man muss die Tücken halt kennen. Also wie der Hersteller von der Live-CD. Es sei denn, da geht man per Hand und setzt Mount-Points wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Das Sicherungsprogramm, das da in der Systemsteuerung ist, dürfte für... Ich glaube, das Ganze mit Ubuntu ist mehr so für Desktop, für den Endanwender schon gedacht. Es funktioniert zwar leider noch nicht ganz perfekt, aber es ist schon relativ weit. Und wenn man es einfach nur benutzen will, macht es eigentlich gar keinen so schlechten Eindruck. Und dann hätte auch die Sicherung vermutlich dafür vollkommen ausgereicht. Punkt. Und man hat ja trotzdem noch die Konsole, wenn man sozusagen aufs Grund Linux will. Also... Ja, aber ich würde es trotzdem eher in einer Reihe mit Windows als besser darstellen, weil es hat ein paar Vorteile, es hat ein paar Nachteile. Ich glaube, das nimmt sich gar nicht so schrecklich viel und die Hardware-Anforderung ist jetzt auch nicht so schrecklich viel kleiner. Von daher ist das schon okay, aber auch eben jetzt, ich habe gedacht, das ist ein Riesenschritt nach vorne mittlerweile oder so. Nee, ich glaube, dass die jetzt so langsam Auge in Auge laufen und das finde ich schon als Lob für einen Endanwender. Ja, wir reden jetzt immer vom Endanwender. Bei dem Kali Linux ebenfalls ein Fazit. Das ist mir schon ein sehr special Betriebssystem. Ich hoffe, ich kriege das doch am Laufen. Das hat halt genau die Tools gleich installiert, die ich gerne nutzen möchte. Bei Ubuntu habe ich zwar das Fern-Wifi-Cracker mal installiert, aber man merkt, finde ich schon, dass das Cracker-Tool dann schon wieder nichts ist, was für Ubuntu unbedingt gedacht ist. Ist aber auch alles sehr, sehr subjektiv. Als Fazit, Linux ist sicherlich ein Betriebssystem, mit dem man alles machen kann. Alleine die Konfigurierbarkeit ist natürlich weit, weit über allen anderen. Es ist und bleibt aber auch schon ein wenig Frickelei und es ist nicht wirklich für jeden einfach verständlich. Ich glaube, das könnte man so als Fazit bringen. Vielleicht liebe ich es auch in einem Monat, ich weiß es nicht. Als Programmierer müsste ich mich ja eigentlich besser annähern können als der normale Endanwender, mal sehen. Ich glaube, für heute reicht es dann auch. Ich gehe mal davon aus, dass diese Datenwiederherstellung klappt. Das sieht nämlich sehr gut aus. Wie gesagt, Evernote ist sogar schon auf dem Desktop erschienen. Kali Linux installiere ich jetzt nochmal mit einem Nutzer und werde mich dann mit Treibern beschäftigen. Ich muss ja auch beim nächsten Mal noch was für meinen Podcast haben. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich habe aber auch kein Problem mit Kritik. Ich habe auch kein Problem mit Lob. Nee, ernsthaft. Also ich habe wirklich kein Problem mit Kritik. Nur sollte sie sachlich bleiben. Und wenn einer dabei ist, der sagt, nee, das finde ich ja völlig scheiße, was der Junge da macht, dann ist das echt okay. Wenn einer die Ansicht hat, mein Gott. Aber die braucht er mir dann tatsächlich nicht mitteilen. Nicht, weil ich die Kritik da nicht lesen wollte. Nur weil ich da dann keinen Sinn drin sehe, weil das ist dann keine Kritik, sondern das ist einfach nur noch Schimpfen. Verschiedene Geschmäcker gibt's, verschiedene Geschmäcker hat man. Muss man mit leben. Und dann abonniert man sowas halt ab und gut ist. Ansonsten, wie gesagt, normale Kritik im normalen Umfang, überhaupt kein Thema. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lang es geworden ist, weil das alles viele, viele Stücke waren. Ich muss das jetzt auch noch alles zusammenfripseln und frupseln. Ich hoffe, es hat trotzdem gefallen, auch wenn es jetzt natürlich ein bisschen wirr war, weil es halt sozusagen live war. Das soll auch nicht der Normalzustand sein, sondern der Normalzustand soll schon sein, dass ich darüber berichte, was ich so an neuen Sachen aufgetan, erlebt und gelernt habe. Und so wird es nächstes Mal auch weitergehen, wo ich dann nochmal einen sachlichen Rückblick drauf mache, was aus diesen ganzen Restinstallationen dann noch geworden ist. Aber jetzt wird so frickelig. So. Kali Linux ist drauf, kann ich jetzt nicht mehr testen, weil der Akku alle ist. Da komme ich noch zu. Da, wie gesagt, ich will ja auch noch was weiter zu berichten haben. Ubuntu aufgespielt ging, alles gut. Backup, also ein Restore von dem Backup gemacht, das vom anderen Rechner stammt. Ubuntu lässt, ich kann mich anmelden und dann verstirbt er sofort. Man könnte auch sagen, funktioniert nicht. Also sie haben sich leider viel, viel, viel zu sehr Windows angenähert, weil das hätte ich schon ein bisschen was anderes erwartet. Aber egal, Erfahrungsbericht, Ubuntu ein Restor von einem Backup eines anderen Rechners, das will er offensichtlich nicht fressen. Das nur nochmal als Info. Jetzt muss ich mir erstmal überlegen, welchem Linux ich welchen Rechner ich bestücke und melde mich dann demnächst wieder mit der dritten Folge. Ciao!